Kapitel 13. Die Gesellschafter begehren auf. René Benko kippt seine Wachstumspläne. Klaus-Michael Kühne hat die Spedition Kühne und Nagel zur Weltgeltung geführt. Er hält große Anteile an der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd und an der deutschen Fluglinie Lufthansa. So hat er es zum reichsten Mann Deutschlands gebracht. Zwei Investitionen allerdings haben ihm nur Verluste eingebrockt, finanziell wie emotional. Sein Heimatclub Hamburger Sportverein, HSV, will einfach nicht in die erste Bundesliga aufsteigen, trotz etlicher Finanzspritzen Kühnes in den vergangenen Jahren. Und da ist René Benkos Sieg nah, in die er ungleich mehr investiert hat. In der Firma stecken mehr als 500 Millionen Euro seiner Familienstiftung, als er zum Jahresanfang 2023 mit zwei Redakteuren des Manager-Magazins spricht. Im Laufe des Jahres 2022 hat Kühne nach und nach realisiert, dass Benko ihn ausgenommen hatte. Nach seinem Einstieg 2019 bei der Immobiliensparte Prime Selection kaufte Kühne im Sommer noch einmal nach und ging kurz darauf auch noch eine Kapitalerhöhung mit, nur um wenige Monate später festzustellen, dass Benko Teile des Immobilienportfolios verkauft hatte, ohne dass er, der 10% Aktionär, sich im Vorfeld ausreichend informiert fühlte. Die thailändische Central Group hatte die Hälfte der KDW-Immobilie in Berlin erworben. Vor allem wegen solcher Prestigehäuser hatte sich Kühne überhaupt erst beteiligt. Das wollte er Benko nicht durchgehen lassen. Als der Unternehmer im Dezember 2022 zu einem Treffen mit Kühne in dessen Hamburger Hotel Fontenay eingetroffen war, stand Kühne nach wenigen Minuten abrupt vom Tisch auf und ließ Benko einfach sitzen. Kurz danach teilte er ihm schriftlich mit, dass er sich als Investor aus der Immobiliensparte zurückziehen wolle. Benkos Versuche, sich erneut zu treffen, schmetterte Kühne ab. »Ich bin ein Kämpfer, das bleibt auch so. Ich sage meine Meinung sehr deutlich, übe deutliche Kritik, wenn ich es für angebracht halte. Dieser Stil hat mir Erfolg gebracht«, sagte der damals 85 Jahre alte Mann den Journalisten kurz darauf, Anfang 2023. Und fügte dann noch zwei Sätze an, die das Zeug hatten, dem Unternehmenskonstrukt tragende Pfeiler zu entziehen. »Das ist derzeit etwas volatil«, umschrieb er die Lage der Signa. »Das Thema haben wir unter Beobachtung.« Beide Sätze autorisierte Kühne für die Veröffentlichung und verwies darauf, dass er dank einer Put-Option in zwei Jahren mit ein paar finanziellen Abstrichen aussteigen könnte. Üblicherweise sparen sich Investoren öffentliche Kritik an intransparenten Unternehmen wie der Signa, denn damit weisen sie auf Probleme hin, die sonst noch eine Weile im Verborgenen geblieben wären. Umso aufgeschreckter reagierten andere Anteilseigner auf den markigen Auftritt eines der wichtigsten und bekanntesten Investoren überhaupt und seine Ankündigung, der Signa sein Kapital zu entziehen. Benko war nun in höchster Not. Sein Familienunternehmen in erster Generation, wie er die Signa gerne nannte, drohte schon zwei Jahrzehnte nach der Gründung zu scheitern. Das Geld ging ihm aus. Die Banken vergaben kaum noch Kredite an die Signa. In den letzten Monaten hätten die Banken mehr als 500 Millionen Euro an Krediten abgesagt, erfuhr der Fressnapf-Gründer und Signa-Holding-Investor Thorsten Töller auf einem Treffen Ende April. So hatte sich die Helaba aus der Elbtower-Finanzierung zurückgezogen. Und dann war da noch die Umfrage der Bankenaufsicht unter den europäischen Instituten nach den an die Signa vergebenen Krediten. Ein Vorgehen, das allgemein als Warnsignal aufgefasst wurde. 1,4 Milliarden Euro, das zur Erinnerung, musste allein die Signa Prime im Jahr 2023 refinanzieren, also neue Kreditgeber finden für auslaufende Kredite. Und das war längst nicht alles. Auch im Projektgeschäft, Development, im Handel und in der Holding brauchte Benko frisches Geld. Am 8. Mai lädt Benko zu diesem Zweck die Gesellschafter der Holding nach Berlin ein. Er empfängt seine Gäste im 31. Stock des Upper West Towers, knapp 110 Meter über dem Breitscheidplatz und zwei Stockwerke unterhalb des spektakulären, über 1000 Quadratmeter großen Penthouses, das er gerade für sich herrichten lässt. Thorsten Töller ist angereist, ebenso andere Gesellschafter wie der Schweizer Kaffeemaschine-Millionär Arthur Eugster und Ernst Tanner, Verwaltungsratspräsident von Lind und Sprüngli, die entweder selbst dabei sind oder sich durch Familienmitglieder vertreten lassen. und der Arduini-Clan, eine brasilianisch-italienische Unternehmerfamilie, die ihren Reichtum vor allem mit Zement gemacht hat. Der österreichische Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, Strabag, der 10% an der Holding hält, hat sich entschuldigen lassen. Die Gesellschafter wollen wissen, ob René Benko und seine Siegner die Immobilienkrise überstehen, die gerade auf Europa zurollt. Benko zeigt sich auskunftsfreudig. Vor den Gesellschaftern liegen mehr als 260 Seiten mit Zahlen und Fakten zur Branche allgemein, insbesondere aber zu Benkos wichtigsten Immobiliengesellschaften, der Prime mit Immobilien wie dem KDW in Berlin und der Baustelle Elbtower, sowie der Development, die vor allem Bürohäuser in 1B-Lagen hochzieht. Gerade erst 3 Tage zuvor, am 5. Mai, hat die KPMG die Bilanzen ohne Einschränkung testiert und die Risiken in Zahlen gefasst. Die Buchwerte waren gesunken und damit automatisch auch der Eigenkapitalanteil der Gesellschaften. Benko, der selbst 48% an der Holding hält, wirbt um eine Kapitalerhöhung. 500 Millionen Euro will er haben. Die Runde lehnt weder ab noch stimmt sie zu. Aber Benko geht mit dem Gefühl aus dem Treffen, dass hier noch etwas zu holen sei. Es solle auf keinen Fall eine Mickey-Maus-Kapitalerhöhung werden, sagt er Vertrauten. Mit einer strategischen Kehrtwende wirbt Benko bei den Holding-Gesellschaftern um Vertrauen. Es gehe nun um Konsolidierung und nicht mehr um Wachstum, sagt er, und präsentiert einen Abbauplan. In schneller Folge sollen einzelne Immobilien verkauft werden. Aus mittelgroßen Städten will man sich ganz zurückziehen. Projekte sollen früher abgegeben werden oder kostengünstiger mit Partnern betrieben. Darauf haben etliche Anteilseigner zuvor in separaten Gesprächen gedrängt und Benko zeigt sich einsichtig. Schließlich braucht er so dringend Cash wie nie zuvor in seiner Karriere. Eine Woche später versucht Benko, seinen inzwischen stark beschädigten Ruf in der Öffentlichkeit zumindest teilweise wiederherzustellen.